wir danken dir für deine verwandelnde Kraft, die hier ist. Streck dich aus. Das verwandelnde Kraft in sein Bild. Halleluja, wo du vielleicht ängstlich warst, kommt Mut. Wo Zurückhaltung war, kommt vorangehen. Halleluja. Wo Schwäche war, kommt Stärke. Wo Unklarheit war, kommt Klarheit. Und die Herrlichkeit ist Klarheit. In seiner Herrlichkeit sehen wir alles klar. Und du bist bestimmt klar zu sehen und nicht im Nebel herumzutappen. Danke für Klarheit, die heute kommt. Klarheit, Klarheit, auch zu jedem am Livestream. Klarheit, Klarheit. Das heißt, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und sie umleuchtet uns und sie leuchtet in uns, in den Söhnen Gottes. Leuchtet die Herrlichkeit und strahlt seine Herrlichkeit auf. Wir sind bestimmt, Licht zu sein in der Dunkelheit. Gefüllt mit der Herrlichkeit. Gefüllt mit Gott selbst. Als diese neuen Schöpfungen sind wir gefüllt mit Gott. Du bist voll mit Gott. Sag mal, ich bin voll mit Gott. Ich bin voll mit Gott. Ich bin voll mit Gott. Ich bin voll mit ihm. Ich bin voll mit Gott. Ich bin voll mit seiner Herrlichkeit. Ich bin voll mit seiner Herrlichkeit. Nichts anderem. Ich bin voll mit seiner Herrlichkeit. Voll mit seiner Herrlichkeit. Sind voll von dir. Voll deiner Herrlichkeit. Wir danken. Deinem Leben, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe, wir sind voll mit deinem Leben, mit deiner Kraft und Herrlichkeit. Halleluja, weißt du, da ist dieser Schatz der Bundeslade in dir. Die Bundeslade ist umgezogen. Sie ist nicht mehr in Israel, sondern sie ist in dir. Da haben sie, glaube ich, eine nachgebaut auch. Aber die Bundeslade, wo Gott drin wohnt, ist umgezogen in uns. In die Tempel Gottes. Du bist ein Tempel Gottes. Und in dir steht die Bundeslade. Halleluja, wo Gott ist. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen, dass Gott Wohnung in uns genommen hat und Gott lebt. Und deshalb gibt es keine Unmöglichkeiten. Juhu! Jesus hat an einer Stelle gesagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und wir werden immer wieder konfrontiert mit Dingen, die im Natürlichen scheinbar unmöglich sind. Aber Gott sagt uns, es ist möglich bei mir. Was vielleicht in deiner Situation unmöglich erscheint, ist möglich bei mir. Und in mir und mit mir. Er sagt, vertrau einfach. Denn alles ist möglich mit mir. Oh, Vater, wir danken dir, dass uns alles möglich ist mit dir. Sag mal, es ist mir alles möglich mit dir, Herr. Und alle scheinbaren Unmöglichkeiten gehen im Licht deiner Herrlichkeit. Und ich setze mich deiner Herrlichkeit aus. Wir setzen uns seiner Herrlichkeit aus. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns in dieser Herrlichkeit treffen, werden wir wieder ein Stück weiter verwandelt. Unser Inneres ist schon wie Jesus, unser Geist und unsere Seele und unser Körper werden noch verwandelt. Und immer mehr, dass wir immer mehr so sind wie Jesus und er aus uns herausscheint und aus uns herausstrahlt und nichts anderes mehr gefunden wird, außer ihm in uns. Halleluja. Oh, Halleluja. Gib mal unserem Herrn einen mächtigen Applaus, Herr. Wir danken dir für den Hammer, den du uns geschenkt hast. Wirklich. Dass du in uns eingezogen bist, dass die Herrlichkeit Gottes in uns wohnt. Dass es keine Unmöglichkeiten mehr für dich gibt. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Wer hatte noch was dazu gesehen? Ich empfinde, dass Leute Bilder hatten, gerade was gesehen haben auch. Und gib das weiter einfach, wo das einfach auch für uns ist. Das heißt, wir haben, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas, um einander aufzubauen, zu ermuntern, zu lehren. Genau, Halleluja. Gib weiter, was du empfangen hast. Ich habe gerade, als Irina sagte, diese Herrlichkeit ist außer Raum und Zeit. Da habe ich im Geist gesehen, dass jemand hier ist und du hast heute noch, das war heute, im Lauf des Tages hast du irgendwie mit jemandem telefoniert, der nicht hier sein kann, und du hast dieser Person versprochen, dass du für sie betest, weil sie in einer Situation ist, wo sie ein Wunder braucht, Heilung braucht, Heilungswunder braucht. Und Jesus möchte wirklich, dass wir heute Abend, ich weiß nicht, wen das betrifft, wen betrifft es, bei wem war das? Bei euch beiden sogar. Okay, also heute habt ihr mit der Person telefoniert und habt gesagt, ihr sprecht mit der Person, okay. Okay, welche Person ist bei dir? Du weißt nicht, ob du es sagen darf. Du musst es nicht, okay. Wer war es bei dir? Okay, aber was ist das Problem? Was ist das Wunder, das ihr braucht? Okay, und bei dir ist es dann Heilungswunder? Also dämonische Mächte, okay. Halleluja. Okay, stellt euch einfach mal hierher. Halleluja. Weil Jesus sieht diese Personen, diese beiden Personen, egal wie sie heißen, außer Raum und Zeit, da wo sie sind. Und wir glauben, dass die Herrlichkeit Gottes außer Raum und Zeit ist. Und ihr anderen, einfach streckt einfach eure Hände aus. Wir strecken sie stellvertretend aus zu diesen beiden, die ihnen versprochen haben zu beten. Und wir machen uns eins mit ihnen und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, die Herrlichkeit Gottes kommt jetzt durch sie hindurch in einer neuen Dimension hin zu den beiden Personen in dem Namen Jesus, wo auch immer sie ist, Herr. Danke, Herr, in diese Familiensituation hinein, in diese Seelensituation hinein, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass außer Raum und Zeit jetzt Befreiung kommt, Herr, dass außer Raum und Zeit Freisetzung und Durchbruch kommt in dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit gerade jetzt dort Durchbruch bewirkt, Herr, in Jesu Namen. Freiheit. In Jesu Namen. Freiheit. Sprecht mal Freiheit. Freiheit. Freiheit. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Okay, der Nächste kann sein Wort weitergeben. Wenn du einen Eindruck hattest, Bild hattest, komm einfach nach vorne. Egal, was du jetzt denkst, dass Gott dich verlassen hat oder irgendwie, du bist in einer Situation, wo du denkst, es ist alles so finster um dich rum, du siehst keinen Ausweg mehr oder so, das ist grau alles und du denkst, du kommst da nicht mehr raus aus der Situation. Gott ist da, egal was du für ein Gefühl hast, die Wahrheit ist, Gott ist da und Gott hält dich mit der rechten Hand seiner Gerechtigkeit. Und er ist auch derjenige, der dich aus der Situation rausholt. Und sonst, ja, das andere ist einfach Lüge. Und Jesus ist Sieger, Jesus hat den Sieg und holt dich aus der Situation raus, weil du kannst gar nicht irgendwo hingehen, wo Gott nicht eh schon da wäre. Amen, Amen, Halleluja. Also ich habe einen riesen Adler liegen sehen Und ich habe so das Empfinden, dass Gott dieses Prophetische noch viel mehr hervorkommen lassen möchte, dass es uns erscheint, als ob ein liegender Adler auf einmal sich aufrichtet. Und ich habe so empfunden, dass oft strecken wir uns aus nach Offenbarungen, aber so Jesus, ich habe Jesus so erlebt, als er ist quasi der Prophet der Propheten, der Adler, der Oberadler, ja. Und mir kommt es auch so vor, je mehr wir ihn anbeten, ja, je mehr wir uns ihm unterordnen und in der Anbetung, ja, wenn wir ihn groß machen, dann kommen die Offenbarung, dann will er uns offenbaren, ja, aber aus ihm heraus. Und ich habe dann auch gesehen, wie dieser Adler sich aufrichtet, und das möchte er ganz neu, auch hier in dieser Gemeinde, dass wirklich dieses Prophetische noch viel mehr hervorkommt, aber nicht isoliert, nicht getrennt von ihm, sondern aus ihm, aus der Verbindung mit ihm heraus. Amen. Ja, strich dich gerade mal aus. Halleluja. Sag, Herr, wir nehmen das wirklich. Danke, Herr, dass wir geboren sind, Adler zu sein und zu fliegen und zu sehen und klar zu sehen und weit zu sehen. Und ich danke dir jetzt für geschärfte Augen, und ich setze geschärfte Augen frei in jedem Einzelnen in Jesu Namen. Ich setze den prophetischen Geist frei in jedem Einzelnen jetzt in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir für einen Zuwachs an prophetischer Kraft, Klarheit in Jesu Namen, an Visionen, Träumen. Halleluja. Danke, Jesus. Nähe mit Jesus. Danke, Vater. Wir preisen dich dafür. Preisen dich, Herr. Danke, Herr, der auch am Live-Studio empfängst es, eine Zuteilung von prophetischer Kraft in dem Namen Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Yes, erwartet es. Erwartet es. Auch Worte der Erkenntnis, die du bekommst, wirklich Träume, Visionen. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Halleluja. Wer hat noch was, das er weitergeben möchte? Ich habe jemanden rauchen sehen. Ja, das war gedreht wie ein Joint, ja, so wie so eine Tüte. Ne? Und es war aber eine Bibelseite, darf ich das sagen? Ja, es gibt ja dieses Zeugnis von diesem Bibelraucher, ja, das kam mir dann in Erinnerung. Und irgendwie habe ich den Eindruck dazu, ich weiß nicht, ob du mal geraucht hast, aber manche paffen, manche paffen nur, aber du musst auf Lunge, ja, sonst bringt's nicht viel, ja. Und manche machen es auch mit der Bibel, die paffen nur die Bibel, ja. Du musst die Bibel auf Lunge, also ganz in dich reinziehen, weißt du, so ganz tief, ja, so, weißt du, so, ja, ja, und dann hat's die Wirkung. Yes, Amen. Also, Bibel auf Lunge. In Herz hinein. Halleluja. Ja, du hattest was. Genau. Ja, ich hatte gesehen, dass ein Zehn, die waren hier vorne auf der linken Seite, genau, und da hat was geschmerzt und auch das Zahnfleisch war betroffen, genau, und da hat so eine kleine Operation stattgefunden, genau. Ja, betrifft das jemand? Genau, Oberkiefer, links hier an der Seite. Genau, das habe ich gesehen wieder. Genau, ja. Also ich hatte den Eindruck, dass der Herr da operiert, genau. Ich habe es direkt hier oben, direkt, ja, also ich habe es ja spiegelverkehrt gesehen, aber das war ja dann die linke Seite. Ja. Ja, danke Jesus, dass du schon gesiegt hast, dass du die Entzündung rausnimmst, dass du den Zahn und das Zahnfleisch komplett wiederherstellst. Du hast gesiegt, danke Jesus. Und das Zweite, was ich gesehen habe, das war wie zwei Enden, wo was zerbrochen ist, genau, und genau das bringt Jesus wieder zusammen. Genau. Also beziehungsmäßig, oder wie hattest du es genannt? Zwei. Okay. Zwei. Okay. Also Halleluja. Nimm, wenn bei dir irgendwas zerbrochen ist, nimm das und es wird wieder gut und kommt zusammen. Gott liebt es. Gott liebt Versöhnung. Gott liebt, wenn Zerbrochenheit wieder heil war, aus Zerbrochenheit wieder Heilheit wird. Halleluja. Und komplette Wiederherstellung kommt. Und das macht er. Und das macht er in diesem Raum der Herrlichkeit, in dem wir sind. Da ist eine, ich empfinde immer, dieser Raum der Herrlichkeit ist ein Raum der Beschleunigung. Da werden diese Sachen beschleunigt. Da kommt Beschleunigung. Halleluja. Ich empfinde, Beschleunigung ist hier. Nehmer greift, wir danken dir für Beschleunigung, ja, zerbrochene Beziehung, Beschleunigung, Herr. Halleluja. Für jedes einzelne Leben, Herr, wo irgendwo wie ein Stillstand da war, rufe ich wirklich Beschleunigung aus. Beschleunigung in der Herrlichkeit. Beschleunigung in der Herrlichkeit. Halleluja. Mach dich bereit, Halleluja, für Beschleunigung. Mach dich wirklich bereit. Mach dich wirklich bereit für Beschleunigung. Oh, das ist gut. Halleluja. Dann machen wir, ja, Halleluja. Da müssen wir ein bisschen die Kontrolle abgeben, aber das ist gut. Wir kommen dahin, wo wir aus eigener Kraft nie hingekommen wären. Willst du das? An die Orte hinkommen, wo Gott, also auch im Geist, ja, an die Gott uns führt und wo wir selber gar nicht aus unserem Verstand her hinkommen können. Halleluja. Wow, da ist was echt in der Luft. Huhu, du hast noch was. Da passt an sich dazu, was ich so erlebt habe. Also Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und eben das Licht. Und was dann eben geschieht, wenn Christen zusammenkommen. Die Bibelstelle wird ja auch so übersetzt, Jesus ist mitten unter euch. Da werden die Zwischenräume gefüllt und das Licht wird potenziert in der Gemeinschaft. Jeder in sich und mitten unter ihn, da gibt es keine Zwischenräume mehr. Christus ist alles, mit uns und in uns und überall. Amen, yes, Amen, so ist es. Halleluja, er ist alles in allem. Halleluja. Wunderbar. Du hast noch was. Also mir geht das Bild jetzt nicht mehr aus dem Kopf, deswegen sage ich das jetzt. Und zwar, jeder kennt es, diese Szene David und Goliath. Und ich sehe diese Situation und irgendjemand, der hat so eine Situation, so eine Herausforderung, hier oder Livestream, wie auch immer. Und diese Beschleunigung, die bedeutet dann auch, dass es sich einfach nicht mehr so lange hinzieht, weil wenn es beschrieben wird in der Bibel, ist es ja so, dass es viele Tage dauert und jedes Mal trumpft der Goliath auf und das verändert sich jetzt bei dir. Ich sage es einfach so mal, es verändert sich und der Riese ist schon gefällt. Also das Urteil ist schon gefällt. Du brauchst nur noch zu sprechen, ich komme im Namen des Herrn. Amen. Juhu. Goliath ist besiegt. Sag mal, Goliath ist besiegt. Kein Goliath mehr in meinem Leben. Halleluja. Amen. Juhu. Danke, Jesus. Jetzt wollen wir das Wort weiterhören von unserem wunderbaren Andreas. Ja, ich habe eine gute Botschaft für euch heute Abend. Ja. Hast du schon gewusst, dass du ein Gläubiger oder eine Gläubige bist? Ja? Wir sind Gläubige, ja? Woher weiß ich das? Weil das Wort sagt, ja? Das Wort sagt es, ja? Habe ich ja nicht erfunden. Jesus sagt selber, ja? In seinem Wort sagt er, ihr seid wie ich in dieser Welt, ja? Was bedeutet das? War Jesus gläubig? Ich glaube schon, ja. Also bin ich auch gläubig, ja. Wir sind Gläubige. Wir sind Gläubige, weil Gott uns berufen hat, ja. Wir sind Gläubige. Er hat uns berufen und auserwählt, ja. Das heißt ja, es gibt wenige, die berufen sind und viele, die auserwählt sind oder umgekehrt. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist auch völlig egal. Wir sind berufen und auserwählt, ja. Wir sind berufen und auserwählt, weil wir zu Jesus gehören, weißt du. Jesus ist das Beste, was ja jemals passiert ist, ja. Ihm gehört unser Herz, ja. Jesus gehört unser Herz, ja. In Psalm heißt es, habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Weißt du, was das bedeutet? Hast du deine Lust am Herrn? Ja, ich glaube, wir haben ein Lustzentrum implantiert wird, was manchmal halt schief gewickelt ist. Ja, ja. Die Welt hat Lust an vielen Sachen. Ja, aber Gott sagt, habe meine Lust an mir. Das ist eine coole Sache, weil Gott ist das Stärkste in deinem Leben. Ja, warum hast du Lust an ihm? Weil er der Stärkste ist. Ja, weil er gut ist. Gott ist gut, weil er gut ist, weil er für dich ist. Weißt du, Gott ist für dich, ja? Weil du wie David sein kannst, aber trotzdem gewinnst, ja? Weil jeder Goliath aus deinem Leben verschwinden muss, ja? Weil du im Namen des Herrn kommst, ja? Weil du einen Beistand hast, der größte auf der ganzen Welt ist. Ja, der die ganze Welt gemacht hat, ja, der die Schöpfung gemacht hat, ja, der einfach gut ist und der für dich ist, der dich kennt, der in deinem Herz drin wohnt, ja. Aha. Ja, der alles macht in deinem Leben, ja, wo du zur Ruhe kommst von deinem Werken, wo du sagen kannst, Herr, ich lebe dein Leben, ja. Du kannst einfach das alles abgeben, was dich beschäftigt, deine ganzen Sorgen, weil er sagt, ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Wie gut kann man es haben, weißt du? Keine Sorgen mehr. Ich sorge für dich, ja. Das ist ja auch unlogisch, sich Sorgen zu machen, wenn der Stärkste des Himmels und der Erde, dein Freund ist, hinter dir steht, für dich ist und auch noch gut ist. Und so viele geniale Verheißungen in der Bibel dir gegeben hat, ja, ja, du bist nicht mehr der Schwanz, sondern der Kopf, ja, sagt er, ja, nur Gutes wird dir folgen dein Leben lang, allein das reicht schon, da kannst du schon eine Stunde drüber predigen, ja, nur Gutes wird dir folgen dein Leben lang, nur Gutes, weißt du, und manchmal hörst du so viele schlechte Sachen, das Schlechte wird dir folgen und das Schlechte wird dir folgen und jenes Schlechte wird dir folgen, aber es ist alles, ich habe festgestellt, es ist alles gelogen, weil Gott gesagt hat, nur Gutes wird dir folgen dein Leben lang. Auch wenn es manchmal erst schlecht aussieht, aber Gott macht aus jedem was, ja, macht er was Gutes. Er macht was Gutes draus, ja. Es ist vom Teufel zum Schlechten gedacht, natürlich. Ja, ist halt so, ja. Dafür ist er der Teufel, ja. Einer muss ja die Rolle haben, ja. Aber Gott hat das, was zum Schlechten gedacht war, zum Guten gemacht in deinem Leben. Lass dich doch nicht ins Boxhorn jagen, weißt du? Ah, es wird Zeit, dass wir unser Leben leben, dass wir das Leben leben, was Gott uns gegeben hat, dass wir kühn werden, dass wir aufstehen und sagen, jawohl, ich bin ein Gläubiger, ich stehe für dich, Jesus, nur du, lass mich brennen, wir haben es gesungen, ja, das war so stark, ja, lass mich brennen wie noch nie, ja, lass mich brennen wie noch nie, ja, es wird Zeit, dass du richtig in Flammen gerätst, dass du richtig in Brand kommst, ja, dass jemand dasteht mit Blasebalg und dich anbläst, ja, bis es richtig lodert, ja, dass du endlich mal aus dir herausgehst, ja, damit die Deckelung aufhört, weißt du, wir sind alle viel zu sehr gedeckelt, der Teufel macht den ganzen Tag nur Deckel auf dich drauf und eine Decke drüber, der will dich überhaupt nicht sehen, ja, und der sucht noch eine dickere Decke, ja, alles drauf, ja, aber es wird Zeit, dass wir aufstehen und sagen, keine Decke mehr mit mir, Herr, ich will brennen für dich, ja, Jesus, du bist mein ganzes Herz, ja, und kein Reim auf Schmerz, ja, du bist mein ganzes Herz, weißt du, Jesus, du bist die Liebe meines Lebens, ja, ich habe mich entschieden für Jesus, weil er so gut ist, weißt du, weil er für mich ist, weißt du, und da kannst du so viel Lust an Gott haben, ja. Du kannst da voll drin aufgehen. Ja? Heute Abend, das ist ich sag's nicht. Preis dem Herrn, ja. Preis dem Herrn. Aber Lust hat auch was mit lustig zu tun, weißt du? Und mit Spaß haben, ne? In der Übersetzung habe ich gesehen, das hat was mit Spaß haben zu tun und mit deinen Stand einnehmen und mit Freude haben, ja? Und das Leben genießen, weil du hast von Gott ein Leben bekommen, das du genießen sollst, ja? Und wie kannst du es genießen in seiner Gegenwart, mit ihm, ja? Viele, oder manche sagen ja, bei Gott hört der Spaß auf oder was auch immer. Ja, aber da geht es erst richtig los, weißt du. Ja, das sind so viele Lügen, hat der Teufel uns in die Köpfe gepflanzt oder der Welt in die Köpfe gepflanzt. Weißt du, mit Leben mit Gott fängt es erst richtig an, weißt du. Es macht Spaß, ja. Es macht Spaß, mit Gott zu leben. Natürlich kriegst du Herausforderungen, weil der Teufel kann es nicht schmecken. Aber das macht Spaß, mit Gott die Herausforderungen zu überwinden, weil Gott ist ja viel stärker. Ja, und was du lernst, ist, auf Gott zu vertrauen. Auf Gott zu vertrauen. Und das ist gut, weißt du. Da wirst du so richtig entspannt, du kommst zur Ruhe. Ja, du musst nicht mehr irgendwie sein, wie du denkst, dass du sein sollst oder wie andere denken, dass du sein sollst oder wie du meinst, dass Gott denkt, dass du sein sollst. Du darfst einfach sein, wie du willst und kannst dein Leben Gott anvertrauen. Du kannst dich Gott anvertrauen, weil Gott macht es gut. Gott macht es gut, weißt du, du kannst den Glauben Gottes leben, weißt du. Du kannst sagen, ja, ich brauche zu allem dich, ja. Ich brauche zu allem dich, ja, darf ich, wenn du mal an den Punkt kommst, ja, das ist wunderbar, weißt du, da hört das ganze Eigenschaften auf, ja, sagst, Herr, ich brauche dich dafür, ich brauche dich dafür, ich brauche dich dafür, ich will nicht ohne dich gehen. Mose sagt, der Pastor hat es, glaube ich, schon ein paar Mal in letzter Zeit gepredigt auch, ja, ich weiß es nicht ganz genau, wie es wortwörtlich heißt, aber Herr, wenn du nicht dabei bist, dann lass uns nicht hinaufgehen. Lass uns nicht dorthin gehen. Ja, und an diesen Punkt darfst du kommen. Herr, wenn du nicht dabei bist, dann will ich den Weg nicht gehen. Wenn du nicht dabei bist, dann will ich da nicht lang gehen. Wenn du nicht dabei bist, will ich da nicht hin. Ja, ich will dahin, wo mich deine Wege hinführen. Das heißt ja dann weiter in diesem Psalm 37, befiehl dem Herrn deinen Weg. Ja, das finde ich so genial. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Das heißt, wir gehen zusammen durch dick und dünn. Ja, wir gehen den Weg des Herrn und es wird einfach gut. Es wird einfach gut. Weißt du, mit Jesus wird dein Leben gut. Und mit Jesus ist dein Leben gut. Ja, und die Lügen fallen alle ab. Weißt du, wenn du immer mehr diese Bibel inhalierst, ja, und wirklich, wenn es in den Blutkreislauf geht, wenn das Wort in den Blutkreislauf geht und durch dich durchströmt, ja, ja, dann kann doch der Teufel machen, was er will, weil immer fällt die Wahrheit aus dir heraus, ja. Immer kommen Ströme lebendigen Wassers aus dir heraus. Immer kommt das Leben aus dir heraus, weil ja Gott in dir lebt, ja. Weil du es immer mehr erkennst, dass Gott in dir lebt, dass die Kraft des Herrn in dir ist, ja. Dass sein Geist in dir ist, dass sein Wort in dir ist, ja. Dass seine Offenbarung in dir ist, dass die Wunder in dir sind, die herauskommen, weißt du, die durch dich durchfließen, dass die Herrlichkeit durch dich durchfließt, einfach, ja, und du die ganze Welt ansteckst um dich herum, ja, ja, ja, jeden infizierst, ja, nicht mit Corona, jetzt geht's wieder los und wir infizieren die Leute mit Jesus, weißt du, das Wort ist unser Leben, der Heilige Geist ist unser Leben, Gott ist unser Leben, weißt du, wir infizieren die Welt mit Jesus, ja, wir sind infektiös, sieh dich mal als infektiös, ja, weißt du, Freude, die Fülle ist vor dem Herrn, weißt du, Freude, die Fülle ist auch in dir, weißt du, Freude will aus dir heraus, weißt du, das Leben will aus dir heraus, ja, Gott will aus dir heraus. Es gab mal so eine Predigt vor einigen Jahren, da ging es irgendwie, Gott will raus aus der Box, erinnert ihr euch noch? Gott will raus aus der Box, ja. Er will raus aus dir. Er will raus aus dir, weißt du? Er sucht Wege, aus dir rauszubrechen, ja. Der will raus. Ja, der will raus. Ja, dem ist es dann zu eng. Der will raus. Der will sich verströmen. Weißt du, das Leben will sich immer verströmen, ja. Und will andere anstecken und will andere beleben, ja. Der hat so ein, ja, wie ein Sanitäter, der überall, wenn er Leichen sieht, der will er wiederbeleben. So bist du. Du willst diese Toten der Welt einfach wiederbeleben. Die brauchen das Leben da draußen, weißt du? Die brauchen das Leben, ja. Okay, Amen. Weißt du, wenn du sowas hörst, das macht dich einfach glücklich. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Weißt du, die gute Botschaft, und ich sage, das ist die allerbeste Botschaft, die es in der ganzen Welt gibt. Was Besseres gibt es nicht. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und es macht dich glücklich. Weißt du, es macht dich so glücklich. Gott ist in Kontrolle. Weißt du, er hat alles unter Kontrolle in deinem Leben. Nicht du. Auch wenn wir manchmal meinen, ich habe alles so schön unter Kontrolle und jetzt läuft's so gut. Ja, ich kann's halt. Ich hab's in der Hand. Aber weißt du, dein Leben ist in Gottes Hand und er hat die Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Und das ist so gut, das ist so beruhigend. Heute Morgen dachte ich, habe ich so einen Blumenstrauß angeschaut. Dann dachte ich, Mensch Astrid, dein Leben ist eigentlich wie ein Blumenstrauß. Zuerst wirst du gepflückt auf der Wiese. Also das ist, wenn unsere Seele, kann man ja vergleichen, wenn unsere Seele auf die Erde kommt. Dann darf ich aufblühen, bin ich aber immer noch alleine. Das heißt, ich lebe in der Welt irgendwo für mich. So, ich lebe halt so vor mich hin. Aber dann werde ich zusammengesteckt mit anderen. Ich habe Jesus gefunden. Ich komme in eine Gemeinde. Ich darf mit anderen gemeinsam meine Vision, meine Berufung erleben, die Vision der Gemeinde helfen hervorbringen. Ich blühe auf. Ja, wir kommen gemeinsam hervor. Wir gehen vorwärts mit Gott. Und die Blumen, die verwelken dann irgendwann, sie vergehen und dann werden sie in den Mülleimer geworfen. So schade es ist. Weißt du, auch wir werden auch älter, aber wir verwelken nicht. Wir leben unser Leben bis zum letzten Moment und dann beginnt unser ewiges Leben. Und dann habe ich mich gefragt, wenn mein Leben wie so ein Blumenstrauß ist, dann brauche ich mich ja eigentlich nicht mehr sorgen. Weil dieses Leben hier auf dieser Erde ist nur ein kurzer Moment. Und ich weiß, ich werde in Ewigkeit leben. Weißt du, in Ewigkeit, da bekommen alle Dinge ihren richtigen Platz im Leben. Und dann musst du dich fragen, warum reg ich mich auf? Warum werde ich ärgerlich? Warum sorge ich mich? Mein Leben ist nur ein Hauch auf dieser Erde. Aber es hat ewige Auswirkungen. Weißt du, und betracht mal dein Leben als einen Blumenstrauß. Wenn du gerade durch irgendwelche Dinge gehst, dann wird's einfach. Du bist einfach eine Blume, eine wunderschöne Blume im Garten Gottes. Und Gott hegt dich, Gott pflegt dich. Er sorgt für dich, er kümmert sich um dich, er sorgt sich darum, dass du aufblühst, dass du hervorkommst, dass es dir gut geht, dass du lange schön blühst, dass du immer mehr aufblühst, dass du immer besser duftest, dass du immer mehr ein Wohlgeruch wirst, dass deine Schönheit immer mehr und mehr hervorkommt. Und dann, was hat die Blume damit zu tun? Gar nichts. Die Blume ist einfach da. Die Blume gibt sich einfach hin. Sie lässt es mit sich tun. Du lässt deinen Schöpfer mit dir arbeiten. Gott ist in Kontrolle. Er liebt dich. Und er will, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du aufblühst, dass du hervorkommst. Ja, genau dieses. Er möchte, dass er aus dir hervorströmen kann. Dass du immer mehr zum Wohlgeruch wirst. Und er möchte, dass du mit anderen Blumen zusammen bist. Dass es so eine wunderschöne Komposition gibt. Voller Farbe, voller Leben, weil er hat dich nicht geschaffen dazu, alleine zu sein, abseits am Wegesrand zu stehen oder einsam in einer Vase zu stehen, sondern er möchte, dass du gemeinsam zusammen bist mit anderen, dass du Gemeinschaft hast mit anderen, dass du andere ermutigst, auferbaust, nicht aus dir selber heraus, sondern weil dein Gott durch dich spricht, weil dein Gott durch dich wirkt, weil Gott alles in Kontrolle hat. Er hat alles in Kontrolle. Weißt du, wenn ich mir vorstelle, ich bin so eine schöne Blume, da wird so richtig leicht, da werde ich richtig fröhlich. Ich lasse mich hegen und pflegen von meinem Papa. Ich lasse alle Stacheln los. Weißt du, Sorgen, das ist wie so Stacheln, die an unseren Stängeln sind. Und so Stacheln, die sind schwer, ja. Und außerdem tun Stacheln auch die anderen so ein bisschen pieksen und wegtreiben. Und deswegen lasse ich alle Stacheln los, die vielleicht noch an mir sind. Komm, schüttel mal deine Stacheln ab, wenn da noch irgendwelche sind. Weißt du, ich will nicht stachelig sein, sondern ich möchte richtig schön mit meinen anderen Blumen, mit meinen anderen Geschwistern so richtig schön beisammen sein. Ohne Reibung, ohne Stacheln und einfach Gott hervorkommen lassen aus unserer Mitte. Ach, weißt du, es ist so gut, du hast so viel geschenkt bekommen. Nimm dein Leben nicht so wichtig. Nimm deine Sorgen nicht so wichtig. Nimm Probleme nicht so wichtig. Nimm Angriffe des Feindes nicht so wichtig. Weißt du, das ist alles nicht wichtig, sondern wichtig ist, für dich ist alles, was zählt, ist, Gott hat alles unter Kontrolle in deinem Leben. Und er meint's gut mit dir. Er hat die besten Pläne für dich. Gute Pläne, Pläne des Heils, Pläne des Wohlergehens. Des Wohlergehens, des Heils. Und das ist, was zählt. Das ist Nahrung für dich. Das ist deine Nahrung und alles andere. Weißt du, wir leben in dieser Welt. Der Teufel braucht auch einen Job, eine Aufgabe. Lass ihn machen. Lass ihn machen. Es juckt dich nicht, weil du hast einen Herrn und du weißt, mein Herr hat die Kontrolle über mein Leben und er lässt mich nicht zu Schanden kommen. Er sorgt für mich. Er ist für mich da und er ist alles, was ich brauche. Er ist alles, was ich will. Er ist meine erste Anlaufstelle. Er ist der Erste in meinem Leben. Und nichts anders brauche ich. Und dann gelingt dein Leben. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dann ebnet er selbst dir deine Wege. Und du wirst gelingen haben. Und du wirst aufblühen in diesem Strauß mit diesen anderen Blumen. Du wirst gedeihen, hervorkommen, wohlriechen, aufblühen und immer schöner werden. Immer schöner, immer schöner wirst du, wird dein Leben, wird die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, wird es in deiner Firma, wird es mit deiner Familie immer schöner, weil wir immer aufwärts steigen und nie hinuntersinken, weil wir immer tiefer hineingehen in unseren Herrn, ihn immer besser kennenlernen, immer enger unsere Gemeinschaft mit ihm wird. Und nichts, nichts wird dir schaden. Alles dient dir zum Besten. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Ist das nicht die allerbeste Nachricht? Wow, so, so gut. Du bist gesegnet. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja, ich heiße Polycarp. Es ist mein erstes Mal, dass ich auf Deutsch predige oder eine Art so was weiterteilt. Aber so, wenn ein Artikel hier und da fällt, also nimm das nicht so ernst. Meine Frau ist eine Lehrerin, sie kennt sich da besser aus. Ja, heute möchte ich ein bisschen halt so was auch weiter teilen. Ich bin ehrlich gesagt gesegnet, hier zu sein. Und das ist halt eine gute Botschaft hier und gute Gemeinschaft. Ich bin echt, echt froh und glücklich, hier zu sein. Amen. Ich möchte was teilen von der Bibel und dann werde ich das weitermachen, wie es weitergeht. So, das Wort kommt von Jesaja 43, von 18 bis 19, also nur zwei war es, ja. Und das eigentlich stimmt mit was wir heute gehört haben und was anderen auch mitgeteilt haben. Also ich glaube, der Heilige Geist spricht nochmal durch jeder und wir sind irgendwie zusammen verbunden im Geist. Das finde ich echt gut. So, 18 sagt: Doch, ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der Orden gegenfließen. Amen. Es geht halt so um was Neues, ja. Wir sollen halt vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Also die Gute ist, dass passiert, oder auch die Schlechte. Und wir sollen immer auf dem Herrn vertrauen, auf was Neues, ja. Er hat immer was Neues für uns. Jeden Tag gibt was Neues. Ich hatte einen Traum, das war halt so letzte Woche. In dem Traum war ich halt in einer Dienstreise in den USA und da habe ich so halt eine Bauleiter, normale Bauleiter halt. Ja. Ist eine gute Person, halt seine, ja, ganz fröhlich, ja, ist immer, ja, hilfsbereit und so. Und dann habe ich ihm gefragt: Hey, was hast du eigentlich studiert? Und er hat zu mir gesagt: Ja, das war auf Englisch, ich habe so Mechanical Architecture studiert, ja. Und dann habe ich mich gefragt, wow, was ist dann Mechanical Architecture? Als ich aufgestanden bin, ja, was ist Mechanical Architecture? Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben, ja. Es gibt Mechanical Engineering, es gibt Architektur als ein Fach, aber Mechanical Architecture, das ist ganz was Neues, oder? Das existiert nicht. Und dann habe ich mich gewundert, was kann das dann bedeuten, ja? Und dann bin ich dann am Morgen habe ich dann Ezekiel gelesen, so Ezekiel Kapitel 1. Ja, ist echt interessant, aber es geht halt um was Ezekiel gesehen habe, ja? Ihr wisst vielleicht, ich sage nur kurz was davon. Er hat so halt gesehen, das Wagen mit den vier lebendigen Wesen und jeder hat so vier Köpfe, ja. Es gab so einen Adler, es gab eine Löwe, ein Stier und als ich das gelesen habe, war ich dann ehrlich gesagt überrascht, ja. Beschreibt, also in die Vision, ja. Und dann kommt so eine Stelle, wo das irgendwie schnell wie ein Blitz bewegt, mit Kraft Gottes, ja. Das gehört auch dazu. Und dann, wenn er weiterschaut, hat er dann gesehen, dass es gab Räder, die Räder, ja, unter die Wagen. Und nochmal in die Räder gab nochmal ein extra Rad, ja, in eine Winkel liegend wie geschweißt. Also dann habe ich Mechanical Architecture, das ist was Mechanisches. Das irgendwie passt zusammen, ja. Also kannst nicht beschreiben die Architektur von den Wagen. Aber das hat mich irgendwie auch, als ich nochmal drüber nachgedacht habe und irgendwie ja, drauf meditiert, dann, wenn du weiter siehst, was er gesehen hat, er sah weiterhin und im Himmel hat er nochmal die Herrlichkeit Gottes gesehen, im Thron Gottes. Und dann hat er so einen Winkel da im Thron Gottes, hat er da reingeschaut und er hat er dann das Sohn Gottes, das Sohn Menschen, mitten im Thron sitzen, ja, hat er ihm da gesehen und hat er regiert in der Heiligkeit Gottes, ja. Und dann habe ich das nochmal nachgedacht und der Pastor hat nochmal drüber gesprochen wegen die Offenbarung von Johannes, ja, wenn du denn in Offenbarung gehst. Es ist wie das Lamm Gottes auf dem Thron in der Mitte steht, ja. Und das hat mich so halt, wenn du siehst, die Wagen ist irgendwie schnell wie ein Blitz sich bewegt. Und da in der Mitte steht der Sohn Gottes oder halt so das Lamm Gottes, was auch so in Kraft das Ganze irgendwie, das Wort, wenn Jesus spricht, wir wissen, dass Jesus da in der Mitte des Throns steht, ja. Und wenn Jesus spricht, die sind dann bereit, halt so schnell, dass wenn wir beten und durch Jesus, ja, und wenn da ein Wort von dem Thron Gottes kommt, dann es regiert, ja, und es hat Kraft und das wird dann schnell geschehen, wie ein Blitz, sag mal so halt, so wie die Wagen da gesehen. Und das hat mich echt überrascht und dann habe ich, bin ich dann, wie soll ich das sagen, ja, habe ich dann drüber nachgedacht, ja, es ist gut, wenn wir auf Jesus schauen, ja, weil der ist halt so das Ende und das der Beginning und der Ende, ja, das Erste und das Ende von Gott. Und wenn wir durch den Heiligen Geist, was auch da steht in Ezekiel, wenn du das liest, die Wagen ist irgendwie in jede Richtung, hat sich bewegt und das war geleistet irgendwie mit dem Geist des Herrn, oder? Der Geist des Herrn hat dann die Richtung bestimmt. Aber als das bewegt hat, das hat nicht so halt die Köpfe oder sowas, hat nicht so umgedreht oder sowas, ja. Und das hat so mich überrascht, dass wenn Gottes Wort rauskommt, wenn das Geist Gottes, ja, rumbewegt in uns, durch uns und wirkt durch uns, denn es wird auch mit einer Kraft gehen. Und das ist nicht schwer für Gott, ja, wie du das siehst. Es kann in jeder Richtung gehen und er kann die Sachen bewegen, dass deine Situation irgendwie auch da beschleunigt ist. Ja, es gibt so halt ein Wort der Beschleunigung, die auch da rausgekommen ist. Ja, und das zu wissen und uns bewusst zu machen, dass der Heilige Geist in uns lebt, ja, in uns ist. Es gibt so halt diese kleine, ich weiß, es ist schon ein deutsches Lied, habe ich so. Ich finde die gut, ja. Es ist so, wisst ihr was? Wisst ihr nicht, ihr seid des Tempels. Wisst ihr nicht, ihr seid des Tempels. Ja, das zu wissen und dann zu sagen, ja, ich weiß, ich bin der Tempel, der Heilige Geist, ja. Und zu wissen, dass Christus in mir lebt und mir die Kraft gibt. Und wenn wir das wissen und auch beten durch Gott und das Wort von der Thron Gottes, wenn wir unser Blick an Jesus, ja, richten und in ihm verwandelt sein, also das Bild, dass alles andere irgendwie in das Bild Jesus verwandelt werden, ja, dann bewegt der Heilige Geist in uns und wir können dann große Sachen vor Gott machen und wir können ihm die Ehre geben und ihm verheiligen, was eigentlich nicht möglich für die Menschen, wird dann möglich für Gott sein. Amen. Ja, ich wollte nur das weiter teilen, weil heute habe ich noch mal so, ich würde nur kurz dazu erzählen, habe ich schon einen Traum gehabt und den Traum habe ich gesehen, dass Gott irgendwie seinen Geist in Deutschland ausgegossen hat. Er hat so sein Gra, weil was mich überrascht hat, ist halt in dem Traum, jeder, der nicht gläubig war, konnte merken, dass das Gottes Geist ist und dass Gottes Kraft ist. Und die Sachen konnten nur sich bewegen, weil Gott hat seine Power rauf ausgegossen. Und das hat mich so halt ermutigt. Und ich wollte euch auch mehr ermutigen. Wir sollen dafür beten, weil das ist schon geschehen. Ja, ist schon geschehen in der geistlichen Welt. Ja. Und ist halt so, wir sollen das irgendwie beten und das auf uns runterholen. Und danke, wir sollen auch Jesus danken und den Heiligen Geist und Raum geben, damit er durch uns wirkt und damit seine Power auch die anderen auch bewegen können. Amen. Das wollte ich nur teilen. Danke. Amen. Weißt du, es ist Christus in uns. Jesus in uns. Ich fand das vorher im Lobpreis einfach so stark, weißt du, er ist derjenige, der uns ausfüllt. Er ist derjenige, der unser Leben ausmacht. Weißt du, das natürliche Leben, was wir vielleicht früher gelebt haben, bei meinem ist länger her, bei meinem ist weniger lang her, aber weißt du, das hat dich nicht ausgefüllt. Stimmt ihr mir dazu? Weißt du, bei mir war es so, das hat mir nichts gegeben. Ich war irgendwie auf der Suche, ich dachte irgendwie, das kann doch nicht alles sein. Ja? Aber in dem Moment, wo Jesus in uns einzieht, wo wir dieses Neue, das heißt ja, es ist ja dieses neue Leben, ja? Und es heißt ja auch, ja, weißt du, wir sind geboren, ja, neue Schöpfung. Wir sind zur neuen Schöpfung geworden und das ist dieses Leben, das in uns lebt. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist alles, was wir brauchen. Weißt du, mir kam das vorher im Lobpreis, wie das Evangelium halt einfach ist. Ja, ja, es ist einfach. Wir brauchen Jesus und das war's. Amen. Es ist so. Es ist tatsächlich so. Ich meine, natürlich leben wir auf dieser Erde und du brauchst ein paar Fähigkeiten, musst dir auch ein bisschen ein paar Gedanken machen, aber weißt du, wenn du aber wenn du Jesus hast, weißt du, ist das alles überhaupt kein Problem. Weil aus ihm kommt alles, was wir brauchen. Aus ihm, weißt du, kommt alles. Kommt alles. Weißt du, die Welt draußen, weißt du, jeder denkt, er hat es, er kann es, was weiß ich was, weißt du, aber ohne Jesus haben sie nichts. Ohne Jesus haben sie nichts. Weißt du, und er ist wirklich alles, was wir brauchen. Er ist alles, was wir brauchen. Ja? Und wenn wir wirklich aus ihm raus leben, dann gibt er uns alles. Dann gibt er uns alles. Also von Albert Einstein gibt es ja dieses Zitat, der gesagt hat, nach genial kommt einfach. Ja, ja, und man, Albert Einstein war wirklich vom Verstand her sehr, sehr begabter Mensch. Ja? Und er hat es erkannt. Also du kannst dir noch so viel Gedanken machen, aber wenn du es runterbrichst, wird es einfach. Und so ist es wirklich mit Jesus. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, wir brauchen vor allem ihn, ja? Und alles andere kommt dann aus ihm heraus. Alles andere kommt dann aus ihm heraus, ja? Und wenn wir auf ihn schauen, dann sprudelt wirklich dieses Leben. Dann, weißt du, dann wird dieses Leben in uns aktiv, ja? Dann kommt es aus uns heraus, wenn wir wirklich uns auf ihn ausrichten, auf ihn schauen, weißt du, dann kommt es hervor. Dann kommt es hervor, dann kommen die Dinge hervor, weißt du, und dann beginnt da wirklich dieses übernatürliche Leben wirksam zu werden, ja? Wenn wir auf ihn schauen und nicht auf die Umstände, ja? Weißt du, dann schauen wir auf ihn und wir schauen auf Gottes Wort und wir lesen, was da drin steht, ja? Und wir verheißen und wir proklamieren und wir beten, ja, und diese Dinge sind real und sie kommen zustande. Ja, weißt du, wir stellen uns auf das Wort Gottes. Wir stellen uns auf die Wahrheiten, die in seinem Wort geschrieben stehen. Wir stellen uns da drauf. Aber genau das ist ja dieses Einfache. Weißt du, in der Welt, du bekommst die ganze Zeit suggeriert, was du noch alles brauchst, was der Teufel wirkt natürlich auch, der will dir alles streitig machen, der sagt, ja, das reicht nicht, du brauchst das noch und jedes noch und hier und sowieso und überhaupt, ja. Aber was du brauchst, ist Jesus und du brauchst das Wort Gottes und das war's. Und das war's. Ja, weißt du, das ist diese einfache Botschaft. Ja? Weißt du, wenn du irgendwelche Probleme hast in deinem Leben, weißt du, du kannst noch so viele Ratgeber und was weiß ich was und hier und da, wie viele tausend Bücher geschrieben wurden, weißt du, nimm dir das Wort Gottes, schau in das Wort Gottes und du hast die Lösung. Und du hast die Lösung. Ja? Weißt du, das Wort und der Geist ist einfach was zusammenwirkt. Natürlich, der Buchstabe allein tötet wieder. Ja? Aber wir haben den Geist Gottes empfangen, ja, und wir haben das Wort Gottes als Grundlage. Und wenn das zusammenkommt, weißt du, dann ist es blühende Leben. Ja? Die Astrid hat vorher vom Blumenstrauß gesprochen, weißt du, dann blüht alles auf, ja, dann blüht alles auf, dann kommt das Leben hervor, dann sprudelt das Leben nur so aus uns heraus, ja. Also weil da einfach was in Gang gekommen ist, ja. Du hast ja in der Natur kannst du auch beobachten, weißt du, die Natur, weißt du, da ist auch ständig Wachstum, ja. Weißt du, Bäume, schau dir Bäume an, über hunderte von Jahren wachsen sie, ja. Weißt du, wie Gott es gemacht hat, weißt du, es geht immer vorwärts, es geht immer weiter, immer gibt's was Neues, ja. Ich habe es dir ja am Anfang schon gesagt, weißt du, Gott tut immer was Neues. Gott tut immer was Neues, ja. Also richte dich wirklich immer drauf aus, wirklich wieder Neues zu empfangen, wieder ganz neue Dinge zu bekommen, ja. Geb dich nie mit irgendwas zufrieden oder komm nie auf die Idee, irgendwie zu denken, ja, ich habe jetzt was erkannt, ja, wie Gott wirkt, ja. Ja, kannst du schon, ja, kannst du schon. Ich meine, du kannst dich schon an die Dinge erinnern, die wirklich Gott in deinem Leben getan hat, weißt du. Das sind ja wahnsinnig starke Zeugnisse, wenn wir das erleben und auch mit anderen teilen können. Ja, ja, machen wir ja hier auch, ja, dass wir einfach Zeugnisse geben, diese Zeugnisse weitergeben. Und dabei ist es egal, weißt du, Zeugnisse von Heilung und von Wundern, aber ist es egal, wie alt die sind, egal vor wie vielen Jahren das waren. Weißt du, das sind Zeugnisse, die wirken und wirken und wirken. Ja, die sind zeitlos. Ja, aber trotzdem tut Gott immer wieder was Neues. Ja. Und deswegen sollten wir wirklich offen sein, offen bleiben für das frische Wirken Gottes, was er heute tut. Ja, und unsere Seele will sich halt immer so gern einrichten, unsere Seele will wissen, worum es geht und irgendwann sagen können, jawohl, diese 5 Punkte, jetzt habe ich es erkannt, jetzt habe ich es begriffen, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Ja. Aber weißt du, bei Gott geht es halt nicht. Ja, bei Gott geht es nicht, ja. Beziehungsweise, es geht halt bei dir so weit, dass halt irgendwann du, ja, dass sag mal, das frische Wirken Gottes einfach dann halt irgendwann an dir vorbeigeht, ja. Dann beobachtest du andere Leute, die werden total abgefüllt und die werden total, sind in der Freude, in der Liebe und in den Wirksamkeiten Gottes unterwegs und du sitzt halt da und denkst dir, merk nichts, spür nichts, ja. Also du musst dich an deinen Gefühlen immer festmachen, das will ich dir auch sagen, ja. Wenn du mal nichts spürst oder nichts merkst, weißt du, das soll jetzt kein Urteil sein, ja. Aber sei wirklich offen und bleib offen für das Wirken Gottes, ja. Weißt du, wenn du einfach siehst, hier irgendjemand, der wirklich von der Freude Gottes wirklich ergriffen wird, ja, dann häng dich dran. Dann häng dich dran und sag, das will ich auch, Herr. Fühl mich genauso oder noch mehr, ja, wie mein Bruder, wie meine Schwester. Fühl mich, ja. Fühl mich ab, mach mich voll, ja, mit deinem Geist, ja, mit dieser Wirksamkeit. Häng dich da wirklich dran und lass dich wirklich füllen und streck dich aus nach mehr. Streck dich aus nach mehr. Ja, lass uns das wirklich ziehen, weißt du, Gott hat so viel, weißt du, der Himmel ist unendlich, ja, also streck dich aus nach dem, was in den Himmeln ist, ja, zieh dir das, mach dir das immer bewusst, weißt du, lass Gott oder bitte Gott auch immer wieder drum, dass er deinen Verstand wirklich ausschält. Ja, dass er deinen Verstand ausschält und wirklich im Geist durch oder sein Geist zu deinem Geist wirklich da Downloads passieren und ein Austausch einfach stattfindet, ja? Weil das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht irgendwie uns noch 50.000 Gedanken zu irgendeinem Problem zu machen. Nein, nein. Weißt du, wenn du mit ihm verbunden bist, dann kommt die Lösung einfach so plopp, sind sie da. Plopp, sind sie da. Ja? Weißt du, du kannst dir Tage, Wochen, Monate Gedanken zu irgendeinem Problem machen, ja? Und du hast 5 Minuten Zeit mit dem Herrn und auf einmal ist die Lösung da. Weißt du, das ist möglich. Das ist möglich und wir erleben es ja auch schon teilweise. Ja? Aber weißt du, das ist genau das ist unser Leben. Unser Leben ist nicht im Natürlichen, in dem wir irgendwas super durchdenken oder was weiß ich, erforschen, machen, wie auch immer. Weißt du, natürlich kann das daraus resultieren, wenn Gott dir Dinge gibt, ja, dann kannst du einfach auch im Natürlichen Dinge vorantreiben oder Dinge entdecken, ja. Ich zum Beispiel, um nochmal auf den Einstein zurückzukommen, das Interessante bei ihm ist, er hat wahnsinnig viele Sachen, also die Relativitätstheorie zum Beispiel, das hat er nur in seinen Gedanken bewegt. Einstein war ein Wissenschaftler, der sehr, sehr wenig Experimente gemacht hat. Er hat nicht viel ausprobiert, ja. Also wie es halt so typisch ist in der Wissenschaft, so Trial and Error, ich probiere was aus und schaue, ob es funktioniert oder nicht. Er hat wahnsinnig viel in seinen Gedanken gemacht. Und ich glaube einfach, dass er da ein Stück weit einfach was angezapft hat, ja, was es ihm möglich gemacht hat, da reinzugehen, diese Dinge zu verstehen, ja, und dann irgendwie halt auch greifbar zu machen, ja. Diese Formel E gleich mc Quadrat, weißt du, wenn du das als Beispiel nimmst, ist super einfach. Aber du musst halt auch erstmal draufkommen. Ja? Und ja, also, aber will nicht zu sehr in die Wissenschaft absteigen. Aber ich will dir nur zeigen, weißt du, es ist so viel mehr da. Es ist so viel mehr da. Weißt du, der Himmel ist so unendlich. Und weißt du, es gibt noch so viel mehr, als was wir halt aktuell hier auf dieser Erde sehen können. Ja. Deswegen lasst uns das wirklich ergreifen. Lasst uns wirklich ergreifen, was in den Himmeln ist. Ja? Also vielleicht erfindest du demnächst irgendwas total Neues. Ja? Also was die Welt noch nicht gesehen hat. Es ist ja, ja. Also was die Welt noch nicht gesehen hat. Ja? Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat. Das hat er für die vorbereitet, die ihn lieben. Ja? Weißt du, da gibt es doch wahnsinnig viel zu entdecken. Da gibt's noch wahnsinnig viel zu entdecken. Also lasst uns wirklich da reingehen, lasst uns ausstrecken, lasst uns offen sein einfach für das, was Gott wirken will in unserem Leben und was Gott durch uns durch auch wirklich weitergeben will wieder zu den Menschen um uns herum. Amen. Amen. Oh ja, ich glaube, wir leben in den besten Zeiten. Bist du dir dessen bewusst? Wir leben in den aller besten Zeiten, die es je gegeben hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, weil natürlich es andere Stimmen gibt, die dir vielleicht was anderes sagen wollen. Aber die Wahrheit ist, wir leben in den besten Zeiten, weil Jesus ist echt absolut am Drücker und du mit ihm zusammen. Und ich glaube, wir können uns wirklich freuen, dass wir jetzt leben und dass wir in dieser Zeit der Ausgießung seines Geistes leben. Und ich glaube, wir stehen erst am Anfang von dem, was Gott wirklich vorhat in diesem Land, Halleluja, in Europa und in dieser Welt. Hast du eine gespannte Erwartungshaltung für das, was Gott tut? Halleluja! Er hat gesagt, den besten Wein, und es steht in der Bibel, der beste Wein ist zum Schluss aufgehoben. Halleluja! Den gibt es zum Schluss. Jesus hat den besten Wein, seinem ersten Wunder in Kapernaum, hat er, als alle schon betrunken waren, aber der Hausherr nicht wusste, wie es weitergehen sollte, hat er den besten Wein gemacht. Er sagt, wenn die Welt nicht weiß, wie es weitergeht, dann gießt er seinen besten Wein aus. Auf uns. Halleluja. Und auf diese Welt. Weil es liegt ihm was. Er weiß, er liebt uns und Gott liebt diese Welt. Es ist nicht sein Wille, Gericht zu bringen zu müssen. Gericht zu bringen auf die Welt, sondern er ist Liebe. Und er möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern er möchte, dass alle gerettet werden und voll werden mit ihm. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir die Beschleunigung Gottes erleben, wirklich wie nie zuvor. Halleluja. Auch mit den Menschen um uns herum, dass sie offen werden. Weißt du, schau die Menschen nicht mit kritischem Blick an, wie zu sie sind oder was auch immer, was noch nicht klappt oder was noch nicht passt, sondern schau sie an mit den Augen Gottes. Jesus liebt die Menschen. Er liebt uns. Er schaut dich und er schaut jeden einzelnen Menschen mit solchen Augen der Liebe an. Halleluja. Halleluja, dass alle verwandelt werden. Er schaut dich mit Augen der Liebe an und alles wird verwandelt. Und weil wir angeschaut werden von ihm mit Augen der Liebe, du wirst angeschaut mit Augen der Liebe, nicht der Kritik, nicht des ständigen Fehlersuchens, das ist nicht der Geist Gottes, sondern er schaut uns an mit Augen der Liebe. Und wenn wir angeschaut werden mit Augen der Liebe, können wir andere wieder einander anschauen mit Augen der Liebe und die Menschen um uns herum anschauen mit den Augen der Liebe. Halleluja. Natürlich sehen wir, was noch nicht okay ist. Aber weißt du, wir schauen weiter. Wir schauen tiefer. Und wir schauen im Geist des Glaubens. Und der Glaube sieht schon. Der Glaube sieht schon dieses Land im Licht. Juhu! Der Glaube sieht schon diesen Kontinent im Licht. Weil Gott ist Licht und seine Herrlichkeit erfüllt unser Land. Und immer mehr erfüllt die Erkenntnis auch der Herrlichkeit unser Land. Wir sind erfüllt von Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Immer mehr. In jeder Zelle, weißt du, lass ihn sich ausbreiten in dir. Dass die Herrlichkeit jede Zelle erfüllt, dass die Herrlichkeit Gottes jeden Gedanken von dir erfüllt. Dass wir anfangen, weißt du, dann fangen wir an, groß zu denken. Dieses enge Denken, das geht von uns. Dieses kleine, begrenzte, das ist unmöglich, oh, warum macht er denn da nichts? Und so weiter, weißt du, das geht. Es wird gesprengt. Gott sprengt unser Denken. Er sprengt die Enge. Halleluja. Und er macht uns weit, dass wir Weite in uns haben, weil Gottes Geist ist Weite in uns. Es ist nicht Enge. Gott macht dich nicht eng und begrenzt, sondern er sagt in Johannes 14,12, ihr werdet die gleichen Werke tun, wie ich getan habe und sogar noch größere darüber hinaus. Also er hat keine Angst davor, dass du voll mit Gott bist und dass die Werke, die du tust, die Werke sind, die Jesus getan hat und sogar noch größere darüber hinaus. Also es ist an der Zeit, dass wir unser Denken in Einklang bringen mit dem Denken Gottes und dass wir dieses Klein-Klein und ja, diesen Unglauben wegtun und sagen, nein, Herr, ich glaube dir für die großen Sachen und ich glaube dir für die großen Sachen in meinem Leben und ich glaube dir für die großen Sachen in unserem Land und ich glaube dir für die großen Sachen in unserem Kontinent. Halleluja! Weil Gott liebt unseren Kontinent. Er liebt unseren Kontinent. Er hat gute Pläne. Er sagt, ich habe Pläne, ich habe, ja, der Zukunft, der Hoffnung für euch. Nicht der Verzweiflung und des furchtbaren Gerichtes, nein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns wirklich in dieser Zeit, auch wirklich der Leib Christi, echt darauf konzentriert, was Gott tut. Nicht, was die andere Seite tut, sondern wirklich, was Gott tut. Und dir Vision zu geben von Gott, was er in dieser Zeit vorhat und was er tut. Und das auszusprechen und damit zu gehen und damit aufzustehen und damit den ganzen Tag zu gehen, damit schlafen zu gehen. Einfach mit dem, was er vorhat, was auf dem Herzen Gottes ist. Halleluja, weil das ist stärker als alles, was auf der anderen Seite in der Dunkelheit gemacht wird. Es ist stärker, weil Gott der Sieger ist. Er hat schon gesiegt. Und wir werden den Sieg überall sehen. Aber es ist wichtig, dass wir uns zusammentun und sagen, ja, in dieser Perspektive, mit dieser Perspektive lebe ich. und nicht mit Ängsten, nicht mit Befürchtung, sondern ich habe den Geist des Glaubens empfangen. Und ich glaube, wie Gott, er sagt, Jesus hat gesagt, hab den Glauben Gottes zu seinen Jüngern. Die konnten das noch nicht wirklich, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Aber wir haben jetzt durch den Heiligen Geist in uns den Glauben Gottes. Und wir sehen die Dinge so, wie Gott sie sieht. Und die Pläne, die Gott hat, und die sind stärker und größer und mächtiger und gewaltiger als alle anderen Pläne. Halleluja. Und wir werden das sehen. Und wir sehen es vor unseren Augen sich entfalten. Halleluja. Und du bist dabei. Du bist dabei. Wir sind dabei. Der Leib Christi ist dabei. Halleluja. In der besten Stunde, die es je gab. Amen. Halleluja. Glory. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ich hatte heute eine Bibelstelle. Die lese ich euch mal kurz vor, und zwar Lukas 12, 49 heißt es: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Halleluja. Also dieser Vers sagt mir, dass im Himmel ein Feuer vorbereitet ist für diese Erde, und Jesus ist gekommen, um dieses Feuer auf die Erde zu bringen. Amen. Halleluja. Und das Interessante ist, im nächsten Vers sagt er, ich aber habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Wovon redet er? Er redet von der Taufe seines Leidens. Ja. Er redet von der Taufe des Kreuzes. Und er sagt, er ist bedrängt, bis sie vollbracht ist, weil er hat gesagt, ich wollte, dass dieses Feuer schon brennte, aber es kann nicht brennen, bis die Taufe vollbracht ist. Aber wie viele von euch wissen, dass die Taufe vollbracht ist? Amen. Als Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht, da wurde genau diese Taufe, von der er hier spricht, vollbracht. Und damit wurde der Weg frei, dass dieses Feuer, das im Himmel brennt, hier siehst du es, dass dieses Feuer, das im Himmel brennt, hier für diese Erde zugänglich ist. Amen. Das heißt, wir haben jetzt in Christus Zugang zu diesem Feuer. Was ist es für ein Feuer? Wir wollen es heute Abend freisetzen. Shakarabasa, mach dich bereit. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist das für ein Feuer? Es ist ein Feuer der Leidenschaft. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für Gott. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für die Menschen. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für die Verlorenen. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für unser Land. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für die Gebundenen. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für die Kranken. Es ist ein Feuer der Leidenschaft für deinen Bruder und für deine Schwester. Und Jesus sagt, ich will, dass dieses Feuer brennt hier auf der Erde. Und ich sage dir, es brennt entweder durch dich und durch mich oder es brennt durch niemand. Amen. Es brennt durch uns. Wir haben den Zugang zu diesem Feuer im Himmel durch Jesus eröffnet. Halleluja. Also alles, was es braucht, ist, dass wir uns verbinden mit diesem Feuer Gottes. Amen. Mit diesem Feuer der Leidenschaft Gottes. Mit diesem verzehrenden Feuer, das dich über deine Ängste hinaus katapultiert, das dich über deine Begrenzungen hinaus katapultiert, das dich über all das hinaus katapultiert, was dich davon abhalten will. Wir haben es heute Abend ja schon oft gehört, dass dich davon abhalten will, wirklich das nach draußen fließen zu lassen, was du in Jesus hast, was in diesem Tempel drin ist. Weißt du, im Tempel, damals im Alten Testament, im Tempel, da brannte das Feuer auf dem Altar. Wenn das Wort Gottes sagt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, also, dann kann das nicht ein leerer Tempel sein. So nach dem Motto, wo irgendwann mal jemand das Licht ausgemacht hat und jetzt ist es relativ dunkel da drin. Ja. Weil im Tempel brennt ein Feuer. Halleluja. Im Tempel ist beständig ein Feuer. Und das bist du. Das heißt, du bist dazu bestimmt, dass in dir dieses Feuer brennt. Jesus hat gesagt, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und dann hat er diese Taufe vollbracht, damit es brennt. Amen. Es gibt keine Ausrede. Es gibt kein Auskommen. Es gibt nicht, weißt du, es gibt da nicht irgendwie, ja, lasst uns beten, dass das Feuer fällt. Ja, weißt du, das ist schon schön und gut, dass du betest, dass das Feuer fällt, aber mach dir bewusst, Jesus hat den Weg frei gemacht. Wir müssen uns im Glauben damit verbinden und es fällt in uns. Der Weg ist frei, die Pipeline ist offen. Uiuiuiuiuiui. Halleluja. Also diese Welt braucht das Feuer, weil diese Welt hat keinen Zugang zu dem Feuer, weil ohne Jesus gibt es keinen Zugang. Es gibt keinen Zugang zur Liebe Gottes. Es gibt keinen Zugang zur Kraft Gottes. Es gibt keinen Zugang zu den Wundern Gottes ohne Jesus. Aber wir haben Jesus und deswegen sind wir der Kanal für das Feuer Gottes in diese Welt. Bist du bereit, ein Brennender zu sein? Oi. Rakabakabakadabakadadada. Puh. Bist du bereit, dass das Feuer Gottes so durch dich brennt, dass du in deinem Verstand nicht mehr mitkommst, was passiert? Aber du weißt, Gott brennt in dir, das Feuer brennt in dir, du öffnest deinen Mund, Feuer kommt aus deinem Mund und Menschenleben werden verändert, weil du Gott durch dich wirken lässt, weil Gott in dich hineingekommen bist und du in Gott hineingekommen bist, weil Gott auf die Erde heruntergestiegen ist und du in den Himmel aufgestiegen bist durch ihn. Halleluja. Ihr Lieben, er möchte, dass dieses Feuer brennt hier auf dieser Erde. Und ich sage dir, dieses Feuer ist auch noch etwas Zweites. Es ist nämlich ein Feuer der Reinigung. Es ist ein Feuer der Reinigung. Es ist ein Feuer der Reinigung, das alles wegbrennt, was die Leidenschaft Gottes in dir am Brennen hindern könnte. Amen. Alles wegbrennt, was die Leidenschaft in dir am Brennen hindern könnte. Auch jede Unsicherheit, jede Angst, jede Begrenzung in deinem Denken, jede falsche Vorstellung, die du vielleicht noch hast, brennt dieses Feuer weg. Es ist ein Feuer der Reinigung. Es brennt alles weg. Ich sag dir ganz genau, es brennt alles weg, was im Angesicht, wir hatten es heute Abend auch schon davon, im Angesicht des Lammes nicht bestehen kann. Amen. Halleluja. Weißt du, am Ende läuft alles darauf hinaus, dass das Lamm der Maßstab ist. Vor dem Lamm wird alles offenbar. Amen. Die Leute in der Offenbarung, in der Trübsal werden beten und sagen, oh, lass die Berge auf uns fallen, damit sie uns verbergen vor dem Zorn des Lammes. Das heißt, am Lamm entscheidet sich alles. Und alles, was nicht mit dem Lamm übereinstimmt, brennt das Feuer Gottes weg. Oh, und Jesus sagt, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Halleluja. Und dann hat er hat die Taufe über sich ergehen lassen, er hat den Preis bezahlt und damit hat er den Weg frei gemacht, damit dieses Feuer in dir und in mir brennen kann. Halleluja. Und heute Abend, glaube ich, möchte er dieses Feuer, weißt du, ich sage gar nicht, dass es in dir neu entzünden möchte, sondern ich sage, er möchte, dass du dich neu mit diesem Feuer, das in dir ist, weil der Tempel Gottes ist in dir, mit diesem Feuer, das auf dem Altar ist, mit diesem Feuer, das im Himmel ist, aber gleichzeitig im Tempel, also in dir ist, dass du dich neu mit diesem Feuer verbindest und dass du dich einfach selber vergisst und dich verwandeln lässt durch das Feuer Gottes. Wie von euch sind bereit dafür? Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Auch du über Livestream. Wenn du bereit bist heute Abend, dass das Feuer Gottes in dir, weißt du, die Oberhand neu gewinnt. Du könntest gar nicht Christ sein, wenn es da nicht ein Feuer in dir gäbe. Das ist gar nicht möglich. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass nur noch ein Flämmchen ist, aber ich sag dir, in dir brennt ein Feuer. Halleluja. In dir brennt ein Feuer. Du bist ein Feuriger. Wie heißt es im Hebräerbrief? Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Huhu. Weißt du, er will nicht nur, dass deine Feuerflamme auf deinem Kopf ist, so wie es an Pfingsten begonnen hat. Er hat es begonnen, dass eine Feuerflamme auf ihr Kopf kam. Aber ich sag dir, er will noch mehr. Er will, dass du eine einzige Feuerflamme wirst. Oh, Fire! Oh, Jesus! Halleluja, Halleluja. Und Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass da im Himmel das Feuer Gottes für uns zugänglich gemacht worden ist. Jesus hat sein Blut an den Altar gesprengt. Er ist in das Allerheiligste gegangen, Herr, um den Weg für uns frei zu machen. Um den Weg direkt in das Allerheiligste frei zu machen. Um den Weg direkt in das Zentrum der Herrlichkeit Gottes frei zu machen. Da, wo dieses verzehrende Feuer brennt. Und Herr, wir sagen heute Abend im Glauben ganz neu, wir verbinden uns mit diesem Feuer heute Abend. Oh, verbinde dich mit diesem Feuer Gottes. Also bei Jesaja war es noch so, Gott, die Initiative ging von Gott aus und er berührte seinen Mund mit einer feurigen Kohle. Und dadurch wurde er gereinigt und das Feuer begann in ihm zu brennen, das Feuer Gottes. Und er sagte, hier bin ich, Herr, sende mich. Aber ich sage dir, jetzt ist Jesus gekommen, der Preis ist bezahlt, die Kohle ist ersetzt durch das Blut Jesu Christi, das uns reinigt. Jetzt können wir einfach hinzutreten und empfangen. Oh, Fire! Shakarapasikadabasikadadadadada. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass du all die Begrenzungen aus uns rausnimmst, Herr. Danke, Herr, dass du all die Begrenzungen wegbrennst in unseren Seelen, Herr. Alles, was uns unsicher machen will, alles, was uns ängstlich machen will, alles, was uns schwach machen will, oh, alles, was irgendwie uns hindern will, überzusprudeln, überzufließen in Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir im Allerheiligsten sind, Herr. Danke, Herr, dass wir im Thronsaal Gottes sind, Herr. Danke, Herr, dass wir da sind, wo das Feuer brennt, Herr. Da sind. Also Jesaja hat eine Kohle vom Altar empfangen. Also wir sind mitten im Feuer. Das ist der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Also beim alten Bund war es ein Akt der Gnade, wenn ein bisschen Feuer vom Altar kam. Im neuen Bund sind wir mitten im Feuer, mittendrin. Mittendrin, du bist mittendrin. Jesus. Danke, Jesus für dein Feuer der Reinigung heute Abend. Auch über denen, die über Livestream zuschauen. Danke, Herr, für dieses Feuer deiner Reinigung, Herr. Deiner Reinigung, das einfach wegbrennt. Weißt du, du musst nicht immer alles genau wissen. Es gibt einen Platz für Buße, wo du genau weißt, okay, darüber tue ich jetzt Buße, ich bitte um Vergebung, ich nehme das Blut Jesu. Aber weißt du, dann gibt es einfach Punkte, wo du dich einfach mit dem Feuer Gottes verbindest und da passiert etwas und du weißt überhaupt nicht genau, was es ist, aber Gott reinigt dich einfach auf geheimnisvolle Art und Weise. Und dann merkst du erst hinterher, was passiert ist. Halleluja. Also es ist übernatürlich. Es ist über dem Natürlichen. Also versuch es nicht mit deinem natürlichen Verstand zu verstehen. Das Feuer Gottes reinigt dich von dem Versuch, es mit deinem natürlichen Verstand zu verstehen. Wow, Fire! Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Feuer. Herr, wir danken dir, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist, um Feuer auf die Erde zu werfen, Herr. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um Feuer in Deutschland fallen zu lassen. Feuer fallen zu lassen. In unserer Nation, Herr. Oh, und ich danke dir, Herr, dass deine Söhne und Töchter heute Abend hier Träger dieses Feuers sind, Herr. Ja, Feuerflammen. Oh, eine Feuerflamme. Jesus. Danke, Jesus. Jeder Einzelne, Herr. Da, wo du ihn hinführst, Herr. Jeder Einzelne. Eine Feuerflamme, Herr. Nicht von dieser Welt, Herr. Mit einer Wirksamkeit, Herr, die nicht von dieser Welt ist. Halleluja. Nicht von dieser Welt. Übernatürlich. Oh, göttlich. Danke, Jesus. Shakarabasika. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für den Feuerraum, Herr. Danke, Herr, für den Feuerraum, Herr. Oh, danke für den Feuerraum. Danke, Herr, dass aus diesem Raum niemand rauskommt, ohne zu brennen. Niemand rauskommt, ohne zu brennen, Herr. Danke, dass du jede Fackel zum Lichterlohn brennen bringst, Herr. Jede Fackel, jede Fackel, jede Fackel. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr, mehr. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Feuer, Feuer. Oh, Fire, Lord. Jesus. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, danke, Herr, dass du diese Welt nicht durch viele schöne Worte veränderst, Herr, sondern du veränderst diese Welt durch die Kraft Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du Europa nicht veränderst, Herr, durch viele schöne Predigten und Sonntagsreden, Herr, sondern du veränderst Europa durch die Kraft Gottes, Herr, durch das Feuer Gottes, Herr. Du veränderst Europa durch Söhne und Töchter Gottes, die im Feuer brennen, ja, sogar hinter der Kamera. Halleluja. Glory. Shakarakabakadada. Halleluja. Eieieieieieiei. Oh. Oh, weißt du, du bist die Feuerflamme für die Welt um dich herum. Du bist das Feuer Gottes für die Welt um dich herum. Er macht seine Diener zu Feuerflammen, Feuerflammen, Träger des Feuers. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir jetzt solche sind, Herr. Herr, die durch diese Welt gehen und die wiederum das Feuer auf die Erde werfen, Herr. Weil du hast gesagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte, Herr? Und jetzt sind wir diejenigen, die dieses Feuer auf die Erde werfen. Wow, Shaka, Banga, Baka, Raka, Baka. Eieieiei. Oh, wirf mal im Geist ein bisschen Feuer um dich herum. Kamta Shakarabasikarabasikarada. Oh, Rakamandakara. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, fire, fire, fire, fire. Woo, fire, fire, fire. Ha. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Danke, dass dieses Feuer durchbrennt, Herr, dass dieses Feuer durch die Orte geht, durch die Städte geht, durch die Nationen geht, Herr. Danke, dass dieses Feuer um die Welt geht, Herr. Oh, was wolltest du lieber, als dass es schon brennte, Herr? Oh, hier sind wir, Herr, sende uns. Oh, was hat Jesaja am Schluss gesagt, nachdem er vom Feuer Gottes berührt wurde? Er gesagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Wie sieht's aus mit dir? Wer ist hier? Wer will gesendet werden? Oh, oh, dann sag ihm einfach, hier bin ich, Herr. Sende mich. Sende mich. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Woo! Jesus! Oh, Jesus! Oh, danke, Jesus! Oh, Jesus, fire! Oh, oh, oh, und jetzt lass uns mal unsere Hände zum Livestream ausstrecken, über jeden, der über Livestream zuschaut. Lass uns mal gemeinsam durch dieses Feuer ausrufen, über den, die über Livestream zuschauen. Komm, eins, zwei, drei, Feuer! Hey! Yes, Lord! Wow. Mit Sabrina hinter der Kamera hat die ganze Dusche abgekriegt. Halleluja. Oh, ich weiß nicht. Aber auch die über Livestream. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Du bist der Gott, der mit Feuer antwortet. Halleluja. Du bist der wahre Gott, Herr. Wir geben dir die Ehre, Jesus. Du bist der Gott des Feuers. Halleluja. Oh, wir lieben dich. Oh, danke. Ja. Oh, Halleluja. Oh, preis den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Feuerflamme. Jesus. Halleluja.